Zu Gast bei Ilan Knapp. Ilan Knapp ist Mitglied des Expertenrates für Integration, angesiedelt im Außenministerium in Österreich bei Außenminister Sebastian Kurz. Ilan Knapp ist im Expertenrat für Sprache und Bildung zuständig. Es geht um das Thema Integration und wie Sprache damit in Verbindung steht. Herzlich willkommen zu Lob und Tadel mit dem Schwerpunkt Politik, Bildung und Sprache. Macht. Was darf der Staat, was muss er tun und was ist altes und was ist neues Denken? Kurz noch ein Disclaimer. Ihr werdet bemerken, dass ich immer wieder jetzt in dieser Phase, in diesem Themengebiet meinen Interviewpartnern ähnliche oder gleiche Erlebnisse schildere. Die werdet ihr wahrscheinlich schon kennen, wenn ihr die Episoden von Lob und Tadel öfter hört. Einerseits tut mir das leid, weil einfach die Interviewpartner oder die Gesprächspartner häufiger schneller daherkommen, als ich neue Erlebnisse machen kann. Auf der anderen Seite ist es jetzt in diesem Schwerpunkt zu Sprache und Politik durchaus beabsichtigt, weil einfach die unterschiedlichen Reaktionen auf dieselbe Situation eine gewisse Vergleichbarkeit zulassen. Und das macht das Ganze eigentlich doch sehr spannend. Ich hoffe, euch geht's auch so. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Gast also bei Ilan Knapp. Er hat eine bunte Biografie, er hat Musik und Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik studiert, er hat Ausbildungen in Gruppendynamik und er leitet das jüdische berufliche Bildungszentrum JBBZ in Wien. Dort sollen jüdische Jugendliche und Erwachsene die Chance erhalten, eine Berufsausbildung und Integration im Einklang mit ihrer jüdischen Religion und Kultur absolvieren zu können. Ich habe Ilan Knapp in Israel erreicht, über Skype, die Leitung ist gut und wir plaudern uns in das Gebiet hinein, Sprache, Macht, Recht, Staat und was das Ganze mit Schule und Privatheit zu tun hat. Ja, grüße, Herr Bodingbauer. Ja, grüß Gott, Herr Professor Knapp. Grüße Sie, hören Sie mich? Ausgezeichnet, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie fantastisch, wie wenn wir nebeneinander sitzen würden. Ja, aber wirklich wahr. Ausgezeichnet. Wunder der Technik, Wunder der Technik, ich bewundere das alles. Und das Ganze kostenlos. Und das auch noch kostenlos, genau. Was aber möglicherweise einen Haken hat. Ich weiß zwar noch nicht welchen, aber kostenlos gibt's ja gar nichts im Leben. Naja, was weiß ich. Das ist sehr interessant. Also ich finde es auch hochinteressant. Diese. Ich hoffe, wir können, sind ja in Wien an sich dann. Genau. Vielleicht können wir uns dann, also nicht nur vielleicht, ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, Sie dann auch persönlich zu sehen. Ja. Und zu treffen. Es gibt eine wunderschöne Biobäckerei im ersten Bezirk, ja, in der Borelstraße. Ja. Und da würde ich mich einfach freuen, ich sage es gleich vorweg, wenn wir uns dann auch einmal so nachher mal treffen, wenn Sie Lust und ja, Zeit. Ja, sehr gerne. Ja, ohne ich glaub, aufdringlich sein zu wir haben genug Anknüpfungspunkte. Ich bin überzeugt. ich spreche sicher auch. Ja, ich war in Montreal Zivildiener am Montreal Holocaust Memorial Center. Ah. Und das war eigentlich eine sehr spannende Zeit, weil wir einfach so viel in diesem Bildungsbereich auch gemacht haben, also ja. im jüdischen Bildungsbereich und ja. So als Österreicher ist es ja gar nicht selbstverständlich, dass man da auch mitmachen oder eingeladen ist, mitzumachen. Wieso nicht? Das ist bei uns üblich. Super, dass eben. Wir freuen uns über jeden Freund, Gast, daher sage ich jetzt wieder was, wenn Sie Lust haben, auch mal in die Synagoge zu kommen. Sehr gerne. Am Freitagabend ist es am nettesten oder so, dann mit Freundinnen, Freunden, ja. Familie, Frau, wie immer sie wollen, ja. Dann ich habe schon viele dort, Minister und so, dann mir das einfach sagen und wir arrangieren das. Ja, sehr nett. Also, wir freuen uns wirklich immer, immer, wenn ja. Menschen mit uns sind, weil wir ja. sind eh so alleine und immer so. Und immer ja, ja, ja, ja. Ja, sehr gut, sehr gerne. Also nur einfach so. Wenn Sie sagen, was macht denn der, erzählt mir gleich so Geschichte. Also. Nein, das ist, also, ich finde, wir sollten uns auch ja ein bisschen kennenlernen, weil ja, wir sehen einander nicht. Ich wollte. Und Sie haben ein sehr nettes Büro, also, die Damen in Ihrem Büro sind übrigens sehr nett, wollte ich noch. Fantastisch. So sympathisch. wollen Sie uns nicht auch einmal im JWBZ besuchen? Ja, gern. Weil das ist wirklich eine einzigartige, und ich sage es nicht, weil ich es sozusagen tue, es ist einfach dann schade, weil hätten Sie es vorher, dann hätten Sie meinen Hintergrund verstanden, was ich dort machen, warum ich so bin, wie ich bin. Ja, das ist für mich eigentlich immer das genauso Interessante wie das, was die Menschen sagen. Eben. Und der Hintergrund ist wirklich, also ich mache auch jetzt Gespräche für diese Sendung über Sprachenrechte mit den Bildungssprechern der Parteien. Mhm. Und da geht's mir einfach wirklich darum, ich möchte ein bisschen einfach mit denen reden, was sind das für Menschen? Also was ist der Herr Rosenkranz von der FPÖ oder der Herr Walser von den Grünen? Warum sprechen die sowas, wie sie sprechen? Was haben sie erlebt, dass sie eben die eine Weise, auf die eine Weise sprechen, oder was haben sie erlebt, dass sie auf die andere? Und das ist sehr spannend, finde ich. Gerade im Bildungsbereich. Damit sind wir schon bei einem völlig anderen Thema. Wenn die Menschen das sagen, was sie innerlich fühlen, nicht Geschichten erzählen. Also das ist nämlich die andere Seite. Ne? Und das ist halt in der Politik und bei Medien oft eben der Fall, dass man Geschichten erzählen muss, aber wenn man eben ein bisschen Zeit sie nehmen kann, und ich mache seine Podcast-Schiene, also eine Weiterbildungsgesprächsschiene im Internet, das hat mit Medien, mit ORF nichts zu tun, dann ist da ein bisschen die Zeit und die Möglichkeit, abseits zu reden, und dann ist es einfach gleich mal viel netter. Ja, das ist interessant. Ja, ich finde auch. Ich bin irgendwie nicht einzuordnen. Ich habe eine ganz andere, weil ich vor allem versuche, das, was ich immer mehr versuche, möglichst an die Realität heranzukommen, und auch ans Psychologische natürlich, und nicht Plakate zu verteilen. Ja. Das heißt, ich werde Ihnen nicht sagen, was ein Plakat ist, sondern was ich aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt auch schon 71, also ich habe einiges gesammelt, bin sehr kritisch, nebst bei verändere mich laufend, was manche irritiert, was sagen, du bist anders geworden, sage ich eben, weil ich mich verändert habe. Also das spielt alles in dem mit, das ist mir nur wichtig, dass Sie das einfach ein bisschen... Mhm. Weiß ich nicht, hören oder... Ja, das ist auch wichtig, ja. Ich bin kein Papageientyp, ich bin eher ein früher war ich Revoluzer, und ich finde mal so, ich bin eher einer, der Dinge hinterfragt und nicht einfach Dinge schon gar nicht wertet. Mhm. Also Wertungen, gut, schlecht, gibt's möglichst nicht für mich. Ich falle zwar immer wieder in diese Falle, aber das bringt nichts, weil gut, schlecht ist kein Begriff, ja. Mhm. Bim bam, kurzer Einschub. Professor Knapp nimmt jetzt Bezug auf die Fragenliste, die ich ihm vorab geschickt habe. Die Fragen über Sprache und wie Kinder oder Jugendliche und Menschen in Migration Sprachen lernen. Ja, und da geht's darum, dass Sprachwissenschaftler sagen, man kann die Sprache nicht wie ein Modul austauschen. Man nimmt die Muttersprache, die alte, raus und gibt jetzt Deutsch rein. Und Professor Knapp sagt jetzt dazu gleich eine erste Antwort, was er dazu sagt. Ich habe versucht, mit den Sprachwissenschaftlern sehr vieles zu machen. Leider sind es nicht immer sehr offene Menschen, sage ich jetzt einmal. Das sind für mich selbstverständliche Dinge, dass erst das, was im Menschen drinnen ist, weitergepflegt werden soll. Ja? Weil auf dem wächst erst die nächste Schicht. Das ist so, wie sich die Schichten in der Natur aufbauen. Auf jeder Schicht kommt eine nächste Schicht drauf. Und ohne der unteren gibt es die nächste nicht. Ja? Und daher sind sozusagen, dass die Muttersprache, Vatersprache, Muttersprache, Ursprache, wie immer wir es nennen, ein Teil unseres Können ist. Und ohne dem, das sind aber, über das diskutiere ich überhaupt nicht. Ja. Weil wer das erst überhaupt sagen muss, ja, das wäre so, wie wenn ich sage, es ist gut, wenn wir atmen. Ja, Oder es ist gut, wenn man einen Herzschlag oder verdauen, so die drei, intuitiven Dings, die wir haben. Also nur damit Sie auch verstehen, es geht mir jetzt nicht für oder gegen was zu sein. Ja. Es ist ein Versuch in meinem Leben immer, wie kann ich anderen helfen? Punkt. Ja. Das ist nicht ruhig sein. Wir können ja wirklich auch noch vorab ein bisschen so miteinander reden. Das würde ich sofort zustimmen, was Sie sagen. Es hat aber dann eine bedeutende Komponente, wenn man, ich war jetzt mit voriges Jahr, ich glaube, die Naturfreunde waren das, die haben so ein Projekt gemacht mit Schülern in Volksschulen, zweisprachig wandern. Also wo die Kinder, die eh nicht rauskommen in die Natur, das erste Mal so richtig in den Gart steigen, da irgendwo im Wienerwald und die Molche kennenlernen. Und, okay, und alles. Und die haben dort jetzt natürlich viele Begriffe aus der Natur mit diesen Naturvermittlern kennengelernt, in der deutschen Sprache. Und der springende Punkt ist jetzt der, sie könnten darüber mit ihren Eltern oder Großeltern nicht sprechen, weil eben die das in der Muttersprache nur verstehen. Genau. Und würde man diese Wanderung nur einsprachig machen, dann würden sich die Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern darüber nicht unterhalten können. Und da sind natürlich auch viele Emotionen dabei, Begeisterung und so weiter. Ja. Und das ist natürlich dann eine Frage der Ressourcen. Denke ich mir, gibt es Möglichkeiten, dass die Kinder zweisprachig wandern lernen, weil wenn jetzt jemand fordert, die Kinder sollen in der Schule Deutsch sprechen und zwar ausschließlich als Unterrichtssprache, weil das so viel Sinn macht, das einfach umzustellen, dann würden diese Ressourcen eben ja nicht zugeteilt, dann würden die Kinder nur auf Deutsch das lernen und sie könnten sich mit den Großeltern nicht unterhalten. Und da sehe ich eben genau eine kritische Stelle, wo man diese nicht einfach sagen kann, auf Deutsch umstellen. Und das ist genau das, was ich auch meine, diese absolutistischen oder Entweder-Oder-Lösungen. Ja. Natürlich geht es darum, dass wenn wir nicht eine Sprache, also Sprache ist eine muskulöse Sache. Das heißt, im Gesicht haben wir Muskeln, die nach einer bestimmten Sprache verschiedene Muskeln betätigt werden. Ja. Und wenn wir die Sprache zumindest als Turnübung nicht verwenden, kommen bestimmte Muskeln nicht dran und daher wird diese Sprache aus dem Unterbewussten abgelehnt. Sie kommt nicht vor. Und das ist dann das Hindernis für eine Integration, wenn die Leute dann nur in ihrer Sprache bleiben, weil sie es nicht trainieren. Und deswegen ist es wichtig, dass die Sprache ist ein Code. Und der Code, in das Hotelzimmer Österreich einzutreten, so wie sie ins Hotel, kriegen ein Ding, einen Code, und wenn sie in ihr Zimmer wollen, müssen sie den Code eingeben. Und wenn sie den nicht wissen und nicht haben, kommen sie nicht ins Zimmer rein. Und um ins Hotelzimmer Österreich, Frankreich, England, was immer sie wollen, ja, jedes Ding, brauchen sie den Code. Und der Code ist die Sprache. Punkt. Und wenn wir die Sprache ausschließen, weil wir kein Interesse haben oder weil es irgendwelche Gründe sind, dann sind wir ausgeschlossen, weil wir in dem Code, in diesem Zimmer, Hotelzimmer Österreich, sage ich jetzt einmal, nicht drinnen sind. Und das hat enorme Folgen, unvorstellbare Folgen für die Betroffenen. Und deswegen ist es so wichtig, die Sprache des Hotels, in dem Fall des Landes, der Region, in dem sie sind, auch zu können. Na gut, das ist ja eben eh unbestritten. Also das würde ja, glaube ich, jeder zustimmen, wenn sie das so sagen, eben auch zu können. Die Frage ist diese Ausschließlichkeit, also wo man sagt, sie müssen jetzt praktisch das umstellen, also die und eben in der Schule eben die Kinder nur Deutsch sprechen. Ja, das ist halt leider. Wir leben leider nicht es wird nicht vermittelt, schon gar nicht in der Schule, die Vielfalt. Ja. Sondern es wird hopp oder drop. So ja, genau. Art. Und dort liegen enorm, also wenn ich Fehler sage, dann ist das nichts, was es wirklich ist. Ja. Es verbaut, es ist so, wie wenn jemand, weiß nicht, die Hände abgeschnitten kriegt, die Füße abgeschnitten kriegt. Es gibt ihm zwar irgendwie, oder sie, aber es ist nicht vollständig oder es ist nicht entwicklungsfähig. Und es vergeudet Ressourcen natürlich, also weil Menschen mit abgeschnittenen Gliedern. Aber es wird immer, natürlich, ich kann es in der Realität, ich kann mir vieles vorstellen. Es ist leider so, dass eben diese Ghettoisierung, vor allem von Leuten aus den arabischen Ländern, die einfach nichts tun. Und ich habe, das ist meine Realität, erzähle ich jetzt. Die nichts tun. Und dort muss offenbar irgendwann mal ein Durchbruch geschaffen werden. Und da man den Menschen ja aber nicht, weiß nicht, rausschleppen kann oder sonst wie, kommen die, die so eindimensional denken, dann natürlich auch auf komische Ideen. Und dann kommt die Idee, man reden nur Deutsch und so weiter. Und nicht denken, dass die Vielfalt erst das Bereichernde ist. Aber das ist eh klar. Ja, verstehe schon, ja. Und um das geht's, dass es nicht Dinge, die eh klar sind. Leider muss man sie sagen, weil sie eben nicht eh klar sind. Ja? Aber man muss herauskommen aus dieser Ausschließlichkeit, weil sonst entfernt sie das immer, es wird immer polarisierender, extremer und dann hauen sie die Leute am Ende eh nur die Schädel ein. Und dort nähern wir uns leider immer mehr. Und da müssen wir zurückkommen in die Vielfalt. Und viele Sprachen und viele Kulturen und viele Verhalten, das ist die Entwicklung. Und nicht das Einseitige. Und da gibt es dann wahrscheinlich eben möglicherweise unterschiedliche Auffassungen über den Weg, diese Vielfalt zu erhalten, zu stärken. Das habe ich früher auch mal gesagt. Okay. Der Weg entsteht, wie soll ich das sagen, wenn jemand da Hunger hat, ja, dann essen wir. Und wenn wir sagen, wir essen, reden wir allgemein vom Gleichen. Wir nehmen was, wir geben das in den Mund, das kommt über den Schlund hinunter in den Magen. Ja, wir diskutieren nicht, wie dieser Weg geht, stimmt's? Es gibt's, das ist der Weg. Und wir müssen uns irgendwann mal bewusst machen, es gibt's Dinge, die sind nur, da gibt's nichts zu diskutieren über den Weg. Also, ich muss Ihnen noch erzählen, ich war in der Volksschule Ortnergasse und, dort gibt's 15 verschiedene Muttersprachen in der Klasse, wo man wirklich sagt, die Hand über den Kopf zusammenschlagen, wie soll das funktionieren, wenn man nicht nur Deutsch jetzt ausschließlich spricht. Und das ist eben praktisch, da würde man das sofort sagen, okay, das geht nur mit Deutsch. Was die aber machen, das ist ein Volksschullehrer und ich glaube, eine zweite auch noch, ist, die machen diese Vielfalt eben, wie sie sagen, zum Thema und jedes Kind wird aktiv in seiner Muttersprache gestärkt und die Unterrichtssprache ist Deutsch. Und was ich da erlebt habe, das war einfach so interessant, da habe ich ein Interview dann gemacht mit den Kindern auch und dann wollte ich mit einem Kind reden und dann ist ein anderes dazugekommen und hat gesagt, ah, er kann noch nicht Deutsch, er kommt aus Philippinien. Aber zeig ihm, was du gezeichnet, er kann gut zeichnen, zeig ihm, was du gezeichnet hast. Genau das. Also, das ist doch genau großartig. Selbstbewusste Kinder, die gestärkt sind in ihrer Identität, in dem, wie sie, dass Sprache als Vielfalt gestärkt wird und die hauen sich nicht den Kopf ein, sondern helfen einander in ihren Schwächen. Genau. Da würde ich meine Kinder sofort hinschicken in die Schule und sage, großartig, es geht nicht besser. Ja, und aber das ist schon interessant. Das Ergebnis der Vielfalt. Genau, ja, damit Vielfalt umzugehen. Macht uns mehr, nicht der, die Einseitigkeit. Und darum, wenn es die Frage geht, wie ist der Weg, sage ich, was heißt, wie ist der Weg? Viele Wege führen dorthin, nur bestimmte Dinge funktionieren nur, so wie die Verdauung oder wie das Essen. Und wenn ich irgendwo hinkomme, muss ich den Code dazu lernen. Weil sonst komme ich nicht ein und bleibe am Gang. Und am Gang kann ich mich nicht duschen, nicht waschen, nicht gar nichts. Aber der Weg, Herr Knapp, der war ja bei dieser Volksschule, da gibt's 100 Wege, die nicht funktionieren. Aber dieser Weg, das war der gute. Und das war aber nur, finde ich, das hätte man nicht so erfinden können. Also das war praktisch eben nicht selbstverständlich, dass man tut, wie die Verdauung funktioniert, sondern da hat man sich echt was einfallen lassen. Aber das ist die Verdauung. Ach so, okay, das ist interessant. Beispiel. Ja. Wir haben es nur vergessen. Irgendeiner Nadel eine sticht und sagt, ich brauche nicht essen, ich kriege eine Nahrung dazu. So, das ist, was ich meine. Wir haben einfach bestimmte Dinge vergessen. Wie haben sie die Sprachen überhaupt entwickelt? Dass die Leute wollten sich irgendwas austauschen. Da ist ein Vogel zum Jagen, dort ist ein Bär oder da ist ein Wasserfall. Und sie haben irgendwelche Zeichen gefunden, wo sie sich miteinander geeinigt haben, das gilt für das. Aber wenn das nicht gemacht wird, dann haben manche, die das können, einen Vorteil und die anderen fahren ein. Bis zum Unfall, bis zum sonst was. Ja? Ich habe das erlebt vor, weiß nicht, Jahrzehnten in der Föst, wo irgendeine Ladung von oben herunter, irgendwelche riesige Trümmer heruntergeladen wurden und das Seil ist gerissen. Und die haben geschrien, rennen, rennen, rennen. Und einer, und der war dann tot, aber der hat nicht Deutsch verstanden. Das war damals ein Türke, ja. Und das hat mich sehr geprägt. Ich sage, eben, wenn man den Code nicht kann, ist es lebensgefährlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Code, in dem Fall Österreich, in anderen Fall Frankreich, Französisch, Englisch, Philippini, was immer es sein mag, den muss ich einfach können, weil sonst kann mir was passieren. Ja, aber kann man das jetzt freiwillig regeln oder muss man das vorschreiben, den Code zu kriegen? Wo ist die Grenze zwischen freiwillig? Es ist die Erfahrung. Wenn jemand nicht essen kann, bleiben wir bei diesem komischen Beispiel, ja, dann wird er irgendwann mal Anführungszeichen zwangsernährt, ja, weil sonst überlebt das nicht, ja. Man kann nicht sagen, wenn der nicht isst, okay, sei Problem so auf die Art. Also was Zwang und was Freiwilligkeit ist, ist sehr unterschiedlich. Wir sollten uns viel mehr beschäftigen mit der Motivation, damit das jeder für sich versteht. Aber es funktioniert halt nicht, vor allem nicht in einer Massengesellschaft, wenn 35 Kinder in der Klasse sitzen. Weil wenn sie ins JBBZ kommen, werden sie auch verstehen, warum wir andere Erfolge haben. Weil bei uns sind die Gruppen modular, da ist jeder seine Klasse und kriegt das, was er braucht. Mehr Deutsch oder mehr das oder mehr jenes. Ne? Es geht nicht über so einen Kamm. Und aus diesen heraus entstehen Tatsachen, die wir dann als eine Norm nehmen. Dann haben wir das Problem mit Zwang oder Nicht-Zwang. Das sind überhaupt nicht die Begriffe dafür. Es geht, es zu wollen, ja, um das geht's. Und dafür passiert zu wenig, oder wir nehmen uns die Zeit nicht, irgendwas, ja. Und dann kommt Zwang und dann ist eh vorbei. Aber ich meine, ich habe, die Frage ist praktisch schon, also jeder vernünftige Mensch würde, wenn er in ein Land kommt, versuchen, die Sprache zu lernen. Genau. Und ich habe eine Iranerin getroffen, die ist als Kind nach Linz gekommen und die hat gesagt, ihr Vater hat ihr drei Sachen gelernt, bitte, danke und was ist das? Ja. Auf Deutsch. Das war, und damit praktisch hat sie Bitte und Danke sagen können und was ist das, hat sie neue Worte lernen können. Und das war für sie lebensnotwendig, also im Deutschlernen. Und jetzt ist sie perfekt deutschsprachig und alles. Also da würde jeder zustimmen, dass das sehr sinnvoll ist. Die Frage ist jetzt einfach wirklich, dass es auch eine politische Dimension hat, wenn man in die Integrationsvereinbarung reinschreibt, dass sie praktisch Sprachkenntnisse nachweisen müssen, weil man sonst echte Nachteile hat, weil man den Aufenthaltstitel nicht kriegt. Und das ist natürlich dann praktisch, da tritt der Staat nicht fördernd auf, sondern fordernd. Und das ist ja erlaubt, aber das ist eine politische Sache. Das wollte ich jetzt sagen, es ist erlaubt. Und wenn es im Interesse der Betroffenen, und jetzt komme ich zu dem, was ich eh schon gesagt habe, der Erste, der drauf zahlt, wenn er den Code nicht hat, ist der Betroffene. Ist die der Betroffene. Ja. Yeah. Und manche, wie der nicht essen kann, weil er, ich weiß nicht, in Koma liegt, der muss halt zwangernährt werden, weil sonst geht er zugrunde. Ja. Yeah. Um das geht's. Es geht um eine, aber das ist nicht die Lösung, das ist die Notlösung. Und wir reden immer über die Notlösung. Die Notlösung, ja. So ist. Man braucht überhaupt nicht in der Integrationsvereinbarung das hineinschreiben, wenn das vorher wäre. Also mein Vorschlag war immer, wird es auch immer sein, dass jemand, der in ein Land kommt, wenn er natürlich flüchtet, ist wieder was anderes, aber jemand, ich rede jetzt auch von der normalen Zuwanderung, muss, so wie in anderen Ländern, in den USA, Kanada, Neuseeland. Australien, Neuseeland, ist das selbstverständlich. Zumindest A2, das habe ich auch Dings können, das ist eh Briefkarten oder Postkartenniveau, ja. Um für sich ein Minimum, um zu sagen, rennen, weil die Dings von oben oben fliegen, sein Leben zu retten. Man aber nichts versteht, Gott soll ab, passiert's. Und um das geht's. Wir beschäftigen uns immer mit dem, was nicht ist, und dann, was dann allenfalls als, weiß ich nicht, als Zwang, wie immer wir es wollen, das Wort Zwang gefällt mir sowieso nie. Und dann, und das ist aber mit dem beschäftigen wir uns. Das fängt aber weit vorne schon an. Vorne an, okay. In der Einladung, wenn du zu uns kommst, dann bieten wir dir die Möglichkeiten. Heute geht das fantastisch mit diesen ganzen modernen Medien, ja. A2 im Hindukusch zu lernen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur wenn jemand das nicht tut, und zwar freiwillig nicht tut, ich kann es, okay, dann warum kommst du dann dorthin? Und wenn er flüchtet, ja. Okay, da geht es ums Lebensgefahr, ja. Ich rede jetzt, ja, lass mal die flüchtet, weil es Lebensgefahr ist, dann ist das allererste, was diese Personen kriegen sollen, eben den Code dieses Gebietes, wo sie hingeflohen sind, damit sie sich dort verständigen können, weil es sicherer ist, weil es sie mehr einbindet, weil sie wichtiger werden. Aber das ist ja so ein bisschen der, praktisch der Staat als Förderer, der will, dass den Menschen gut geht. Ich meine, man will aber als Staat natürlich auch keine Menschengruppen haben, die einfach sie nicht verständigen können. Also das ist ja nicht möglich. Also da hat Sprache praktisch auch wirklich eine, wie sagt man denn, eine Mitgliedskomponente. Oh, und genau um das geht's. Und daher ist die Frage eben, Integrationsvereinbarung, nicht Integrationsvereinbarung, wenn jemand es nicht selber erkennt und sagt, da will ich dabei sein, ich will dazukehren zu dieser Gruppe. Ja? Ja. Der eine steckt sich was auf den Hut, der andere, ich weiß nicht was. Sprache ist sowas. Es ist ein Identifikationsmerkmal für eine bestimmte Region, in der dieser Code, und sage ich immer Code und nicht Sprache, ja, gilt. Und wann ich denn mir nicht aneigne, komme ich nicht eine. Aber wenn ich nicht eine komme, bleibe ich draußen. Und wenn ich draußen bin, habe ich einfach viele Möglichkeiten nicht. Und das benachteiligt erst diese Person. Nicht, dass man ihr sagt, lern das, bitte, weil es tut dir gut. Jetzt versuche ich noch einmal den anderen Standpunkt einzunehmen. Ja. Und zwar, die dann sagen, also es gibt so die Position, wenn man flüchtet oder wenn man wirklich weg muss, dann ist man ja eigentlich sehr verletzlich. Und da gibt's eine der wenigen Sicherheiten, die man hat, ist die eigene Sprache. Und man wird dann bereit sein, die fremde Sprache anzunehmen, wenn man dort sicher ist. Also wenn man verankert ist, wenn man praktisch nicht mehr um sein blankes Überleben sich fürchten muss. Das heißt aber praktisch, wenn man diese Sprache zu schnell verpflichtend einfordert als Staat, sind die Leute einfach noch nicht bereit, ihre alte Sprache so weit einfach dann auch hinten zu lassen und die neue anzunehmen. Also von meiner Erfahrung, ganz einfach praktische Erfahrung, und ich bin vor allem jetzt in Israel, würden Sie jetzt da sein, würde ich Sie sofort in einige Institutionen führen, und in Israel ist ein Musterbeispiel, in vielen Gebieten, aber in dem auch, da leben 116 Nationen zusammen, auf einem winzig kleinen Gebiet. Und es ist für jedem selbstverständlich gewesen, wann die, bevor sie kommen möglichst, aber wenn sie kommen, am nächsten Tag fangen sie einen sogenannten Ulpan-Sprachkurs an. Früher hat er 6 Monate gedauert, jetzt dauert er 3 Monate. Ja, man kann immer erweitern, weil sie sagen, bevor er kriegt seine Wohnung, er kriegt den Kindergartenplatz, das wird alles vorgesorgt. Aber das Erste müssen alle einmal die Sprache erlernen, damit sie den Code haben. Und deswegen gibt es hier überhaupt keine Spannung, gibt es überall. Aber das, was so in Ländern, wo 5, 6, 7, 10 unterschiedliche Sprachgruppen leben, ja, die sich dann die Schädel einhauen, haben wir alles in Europa erlebt vor nicht einmal 15 Jahren. Ja. Gibt es hier nicht, weil es den gemeinsamen Code gibt. Besser oder schlechter, aber er versteht, sie versteht. Sie kann sich das Essen einkaufen, sie kann nicht dort und sagen, hä? Aber das ist ja eben unbestritten. Die Frage ist jetzt wirklich bei dieser emotionellen Sicherheit, eine neue Sprache auch anzunehmen, die erst dann sein kann, wenn man in seiner Existenz abgesichert ist. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wann diese neue Sicherheit kommt. Und dementsprechend, aber ich muss es anbieten können. Ja, anbieten ist so wie ein Essen, wie ein Trinken. Aber es ist was anderes wie fordern. Also praktisch als Teil der Integrationsvereinbarung zu machen. Na, das ist ja nur die Notlösung. Ah, okay. Das ist ja nur, wenn du schon nicht das tust, ja, okay. Dann tu es wenigstens jetzt, weil wir dir, wie sollen wir dir sonst vermitteln? Ja. Da sollten wir jetzt psychoanalytisch beginnen. Ja. Das führt dann wahrscheinlich zu weit. Warum weigert sich jemand den Code eines anderen Gebietes? Nehmen Sie mich als Beispiel. Nehmen Sie, Sie können mich einfach als Beispiel. Ich bin in Israel geboren, bin dreisprachig aufgewachsen, was mir Enormes gebracht hat, weil ich drei verschiedene bin. Also das ist hebräisch. Schule, Deutsch zu Hause und Englisch in vielen Bereichen von Freunden und Bekannten und sonst was gewesen. Ja? Daher war für mich Sprache immer eine Vielfalt. Ja, Bereicherung und Eintritt. Auf eines hinaus. Natürlich bleiben gewisse Dinge einem hängen. Als Beispiel, jetzt gerade wieder vor ein paar Tagen jemanden getroffen, der aus Holland hergekommen ist, sind 116 Nationen, die hier leben. In einem Wund, in einem Gebiet, das nicht größer ist als Niederösterreich, ein bisschen was noch vom Burgenland. Ja? Der zählt auch, ich zähle auch auf Hebräisch. Und mir fällt das gar nicht auf. Wie der gezählt hat, und dachte, das ist Holländisch, sag, ja, du zählst auch auf Holländisch, sagt, ja, was ist so, der ist mit 10 Jahren hergekommen. Ja? Ist jetzt, weiß nicht, 35. Und ich zähle einfach in Hebräisch aus. Zählen ist Hebräisch. Ja, das, aber ja. Nicht, weil ich, das ist so. Das heißt, und das ist eine Art Sicherheit. Der zählt auf Holländisch, der andere auf Hebräisch, der andere, ich weiß nicht auf was. Aber das ist nicht statt was anderem. Es ist zusätzlich zu dem anderen. Ja. Das ist der Unterschied. Und wenn jemand das nicht erkennt für sich, sagt, ich brauche das, ich will das, weil wenn ich in den Supermarkt gehe oder mit mir jemand sagt, ich will es verstehen, ich will nicht für deppert verkauft worden. Ja? Das ist in erster Linie das Hauptinteresse des Betroffenen, nicht der anderen. Und wenn er es nicht versteht, dann muss man eben als Notfall praktisch das so... Ja. Als Notfall. Vorschreiben. Ja. Wenn du das ist so, wie wenn jemand, ich sage ihm, geh dort nicht hin, da ist ein Wasserfall, du fallst runter. Und wenn er trotzdem hingeht, muss er eingreifen. Also ich sage, ist für sich Ding, soll er runterfallen, sein Problem so auf die Art. Ja? Okay. Muss ich eingreifen und muss sagen, stopp, was heißt Moment, wieso lässt du mich hier zum Wasserfall gehen? Und wieso hältst du mich zurück? Einschränkung der persönlichen Freiheit und. Das heißt, wir sind aber dann praktisch wirklich bei der Frage, was soll der Staat machen? Also was darf er machen? Ja, die Möglichkeiten anbieten. Okay. Und die müssen so sein, dass sie jeder bekommt. Jeder. Und überall. Überall. Und die Eltern und die Großeltern und die Kinder, jeder kriegt diese Möglichkeiten. So wie hier der Ulpan, diese Sprachschule. Du gehst hin, sitzt zusammen und lernst einmal in den ersten 3 Monaten, dass du die, weiß nicht, die kommen dann bis auf B1 circa, wenn man unser ÖSD-Sprachdings nennt. Ja? Weil ohne den geht's nicht. Ja. Okay, Herr Professor Knapp, ich würde Sie schon ganz gern noch einmal gezielt ein bisschen was fragen. Fragen Sie. Was ist denn Ihr Vorschlag, wie man neu ankommende, also Menschen, die in Österreich heimisch werden, wollen, müssen, dass sie Deutsch lernen? Was ist so Ihr Idealweg oder Ihr Idealvorgang? Ideal ist gar nichts. Meine praktische Erfahrung, so wie ich Ihnen das vorher gesagt habe, möglichst ab dem ersten Tag die Möglichkeit zur Verfügung stellen, altersadäquat, kulturadäquat, mit Analphabetismus. Wir haben zum Beispiel jetzt reiße ich wieder aus, von den sogenannten Flüchtlingen, die jetzt kommen, wir haben jetzt die Tests gemacht fürs AMS, über 60% Analphabeten. Der kann nicht über Schrift die Sprache erlernen. Der kann es nur übers Hören, wie eine Musik. Sprache ist Musik und es ist eine körperliche Folge der Muskeln. So müssen wir das angehen. Die Möglichkeiten, die jeder hat oder nicht hat, die nützen. Und das wäre natürlich eine Ressourcenfrage, weil würde man das heraus... Das ist so viel. Wenn Sie im CBBZ kommen werden, werden Sie sehen, wir kosten weniger als alle anderen Ausbildungseinrichtungen und haben 90% Vermittlungsrate für den Arbeitsplatz und die anderen Wifi-Befi liegen unter 40. Das muss nicht immer mehr kosten. Es ist Wahnsinn. Ja sehr gut. Der ja. Wirtschaft. Ich kann das vorrechnen. Ja. Überhaupt nicht. Die Ressourcen müssen nur richtig eingesetzt werden. Und da ist die Voraussetzung, von was gehe ich aus? Als Lehrer, habe auch einmal das Lehramt gemacht. Ja. Von was gehe ich aus? Von dem, was kommt? Ich war auch einmal Musiklehrer. Was habe ich gemacht? Ich habe den Kindern nicht in der ersten Stunde gesagt, so, jetzt musst du... Jetzt machen wir das Klavier auf. Und was ist das Ganze? Was tätest du gerne machen? Na, der andere hat gezupft, der andere hat geschrien, da... So lernen wir die Sachen kennen, indem das Persönliche des Menschen frei wird oder Der Mensch bestimmt das, aber die Möglichkeiten muss der Staat zur Verfügung stellen oder Staat, die ja, Sozietät, die es da gibt, ja. Und das kostet nicht mehr. Das braucht nur mehr Engagement der Lehrer. Ich habe einen Plan gemacht für die Weiterbildung für Pädagoginnen, ja, damit sie sowas lernen, ja. Bisher ist das eigentlich vom Unterrichtsministerium nicht aufgegriffen worden, um es vor. Und da geht es nicht um mich oder um einen Plan von mir. Ja, das ist etwas Herkömmliches, weil das kostet so viel. Nichts kostet mehr. Wir müssen nur die Ressourcen anders einsetzen. Aber nicht anders, Sie wissen, was ich meine. Ja, das kostet nicht mehr. Und diese Vorschläge und diese Möglichkeiten, das ist die Aufgabe der Öffentlichkeit. Und dann kommt sie überhaupt nicht zum Vorschreiben. Und bei denen, die zwangsernährt werden, weil sie selber nicht können, wird es auch, was stellt man sich vor unter Vorschreiben? Da stellt man sich auch so, das kommst mit Handschellen, musst hinsetzen und patsch, und wenn es nicht tust, überhaupt nicht. Naja, Aufenthaltstitel kriegt er nicht. Also er kriegt keine Aufenthaltsberechtigung. Drum haben wir auch daran gearbeitet, und es kommt auch aus dem Innenminister, es wird nur leider alles verzerrt, dass es verschiedene Phasen gibt, dass der Erste kommt, und wenn er kommt, soll er irgendein Dokument in die Hand kriegen, weil der Gefreiter sie oder sie. Um das geht's. Und ich weiß, von was ich rede, weil wir das jetzt selber in Israel erleben. Ja, ja. Es geht darum, etwas, diese Freude auszulösen. Und das kostet nicht mehr. Da brauchen nur ein paar Leute. Wir machen das jetzt im Außenamt zum Beispiel, in diesem Expertinnenrat. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie das. Ja, eben deswegen habe ich Sie ja kontaktiert. Sie sind ja im Expertinnenrat. Überhaupt nicht. Vom Außenminister Kurz. Ja, genau. Und Sie sind dort eben für unter Sprache eben genannt. Sprache und Bildung, genau. Genau. Das heißt, Sie sind da gefragt worden, einfach da die Expertise mit oder ihr persönliche Expertise mit einzubringen. Ja, wir haben das jetzt schon das sechste Jahr, und in den ersten 5 Jahren, da gibt es diese, ich kann Ihnen das gern zustellen, diese Integrationsberichte. Wir haben einfach die Voraussetzungen, damit, also jetzt aus Sprache, dann die Gudrun Biffel aus dem Arbeitsmarkt, und es sind einfach Menschen beisammen gesessen. Wie viel waren wir? 2 von jedem Bereich, 7 Handlungsfelder zu geben, also 14 waren wir, dann ist noch ein Handlungsfeld dazugekommen. Und wir sind nur jetzt übergegangen, das Ganze mehr in konkretere Projekte zu bringen. Also jeder von uns arbeitet dort, steht eben zur Verfügung, eben für konkrete Projekte. Ja? Es geht darum, dass wir den Menschen die Augen öffnen wollten, wie es leichter geht, damit es nicht zu Zwangsmaßnahmen kommt. Ja, verstehe. Aber wenn jemand nicht wirklich kann, dann muss man ihm das vorschreiben. Und aber nicht, Stopp. Du kriegst was. Das ist alles absurd. Ja, verstehe. Wenn ich jemandem was will, dann gebe ich ihm was und nehme ihm über was weg. Ja? Und darum ist diese Zwanghaftigkeit, wird leider dann von vielen, ich wurde so missinterpretiert. Man hat mir oft die Sachen aus dem Mund genommen und was anderes einlegen wollen. Ja? Es wird leider die einen in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung, nicht wirklich mit dem Thema oder mit der Problem. Das sind Menschen. Und auch, jetzt muss ich noch mal nachfragen, Sie sind ja auch nicht dafür praktisch, dass in der Schule nur Deutsch gesprochen wird, auch im Schulhof. Gott behüte. Natürlich nicht, ja. aber nicht Deutsch. Na klar, na natürlich, ja. Nicht, aber, ich rede Türkisch oder ich rede Arabisch oder ich rede Hebräisch oder ich weiß nicht was, weil ich Deutsch nicht lernen will oder kann. Also Sprachverbote würden Sie eben sicher nicht unterschreiben. Weil es nicht ein Verbot, was ist ein Verbot? Ein Verbot ist, zeige es mir nicht. Also was passiert, es wird nicht gezeigt gemacht. Genau, eben wie nennt das manchmal in die Illegalität, ja? Genau, mein Hund, also, beim Hund ist genauso, wenn man schimpft, wenn er in die Wohnung macht, der kleine Hund, dann macht er es halt geheim. Oh, sehen Sie. Also es bringt ja nichts. Es geht um sich das schauen, jemand, der sich traut und zeigt was, und das wird nicht mit einer Watschen, sondern mit einem Super, der tut's ja weiter. Das heißt, in dem Moment, wo ich jemanden mit einer Watschen begegne, und das kann jetzt nicht das kriegen oder dann schränkt sich diese Person in ihrem intrinsischen sowieso, aber in ihrem extrinsischen, also nach außen gezeigten ein. Und dann, wenn man entweder Sklaven oder wie sagt man das, to obey, also die nur noch was folgen. Gehorchen, we were just ja? following orders, aber ja. Und hinter mir macht er aber eh was anderes. Also warum, wozu diese doppelte Moral oder doppelte, was vor den Kulissen, hinter den Kulissen? Ja. Und um das geht's. Und daher sind Verbote. Wir leben nicht durch nicht, sondern wir leben durch das Ja. Mhm. Und die Angst eben, natürlich wird das System ausgenutzt. Was glauben Sie, wie diese ganze Mindestsicherung ausgenutzt wird, als Beispiel? Ich habe sowas ins AMS gegangen, bin, habe gesagt, ich brauche Arbeit, ich mache es jetzt in Kurzform. Mhm. Und dann hat mir irgendeiner von denen, keiner hat reagiert, hat gesagt, hey, Alter, ich steppert, ich kriege 800 Grüne und kann... Und dann pfusche ich noch 5 dazu und sitze im Park, wann ich will. Genau. Und der Trottel, der dort steht, der den Arbeitsplatz antritt, der kann das nicht machen. Natürlich gibt es das. Wir leben nicht in einer idealen Situation. Richtig, weil wir nicht in einer idealen Situation, braucht es auch Regeln. Und einer der Regeln ist, wenn du das nicht selber machst und wir helfen dir aber dafür, dann bitten wir dich erst und dann sagen wir, du musst es machen. Weil wir wissen, Installateur werden, Bauarbeiter, sonst was, wenn du den Code nicht kennst. Mhm. Jetzt muss ich Ihnen noch erzählen, Herr Professor Knapp, ich arbeite am Abend im Abendgymnasium, das heißt, ich bin ja auch Lehrer. Für die Berufstätigen? Ja, genau. Die gibt es noch im 15. Bezirk? Ja, wir sind umgesiedelt aber jetzt nach Floridsdorf. Echt? Weil wir in die sind, Volkshochschule? Nein, in das ehemalige Uni-Gebäude von der Betriebswirtschaft, weil wir einfach aus allen Nähten platzen, wir haben 2000 Schüler. Weil es eben jetzt nicht immer nur die Berufstätigen sind, die kommen, sondern eben auch wirklich Migrationshintergrund, arbeitslos. Das heißt, wir sind für alle, die im zweiten Bildungsweg die Matura nachmachen möchten. Und alle, die beim Regelbetrieb rausfallen, kommen auch zu uns. Ja. Und da haben wir jetzt, das hat sich massiv geändert, einfach dieses Klientel von den Berufstätigen, die einen Plan haben, zu Leuten, die einfach nichts anderes machen können, außer jetzt in den nächsten Strohhalm greifen, bei uns zur Schule zu gehen. Und die können im ersten oder zweiten Semester einfach oft nicht Deutsch gescheit und sie kennen auch nicht Mathematik und Englisch, obwohl sie ihre Hauptschule abgeschlossen haben. So, ich habe einen Vorschlag gemacht, wir unterrichten in diesen ersten zwei Semestern nicht nach Fächern, sondern nach Themen. Das heißt, wir haben Themenwochen. Wir beginnen die erste Woche der Boden. Und da gehen wir raus in den Garten und pflanzen Blumenzwiebeln, damit die Leute praktisch im nächsten Jahr erleben, die noch dabei sind, dass da Blumen rauskommen aus ihrer Aktivität. Aber der Schmäh ist jetzt, wir lernen ganz zu Beginn dieser Woche über den Boden die 20 Grundworte über den Boden. Und zwar auf Deutsch, auf Englisch und in ihrer jeweiligen Muttersprache. Ehrlich? Und ab dem Zeitpunkt kann man sich dann unterhalten über das Thema. Natürlich. Und es ist lebensnah. Und in der Woche drauf haben wir das Amt, da haben wir dann den Bezirksvorsteher besucht. Die Woche drauf haben wir Wahrsagerei zum Beispiel, da können wir die Grenze zur Wissenschaft einfach ausloten. Und immer lernen wir aber vorher die Worte. Sie haben vor allem die Freude gewonnen. Genau. Und die Leute sind begeistert, sie sind nicht, also ich nenne es jetzt praktisch themenorientierte Bildungsanreizphase im Gegensatz zur Defizitorientierung. Ja, also ich sage es, wie es ist, jetzt tue ich Zwang wahrscheinlich, kommen Sie ins Bezirk, wissen Sie, wie ich das dort nenne, Begabungsförderung. Ja, aber wir machen sie am untersten Ende, die Begabungsförderung in diesem Fall. Nein, wir sind am untersten Ende. Ja, ja. Wir werden zunehmend zu einem Zentrum für Jugendliche, die in anderen Institutionen einfach nicht rankommen. Genau. Und ich bezeichne das Wort, ich sage es auch jetzt nicht, ja, da gibt es Worte dafür, wie man diese Menschen bezeichnet. Falls eine fängt mit B an, das andere fängt mit I an und so weiter. Aha, ja. Also blöd und dumm. Das gibt's für mich nicht. Das sind Begabungen. Ich kann das nachweisen jetzt, wo wir haben deswegen auch die integrative Berufsausbildung jetzt bekommen vom AMS, damit wir das auch machen. Wo jeder Jugendliche integrativ, also die Lehre machen kann. Jeder von uns keiner ist perfekt. Und jeder hat seine Begabungen. Und wenn jemand lallt, ist das auch eine Begabung, weil der andere kann's nicht. Und wenn ich die mobilisiere, dann ist die intrinsische Motivation und die Stärkung des Bewusstseins dabei. Und dann will auch diese Person mehr. Interessant. Und damit brauche ich nicht was tun oder schon gar keinen Zwang. Schieben, weil es kommt von selber. Ich sehe schon, diese Dinge, die wir da besprechen, kann man eigentlich nicht kurz besprechen. Nein, das war ja das, wo ich auch dankbar bin, dass Sie sowas machen und warum ich mich so gerissen habe. Weil wir müssen diese Kunde weiterbringen, ja. Sonst gehen wir drauf. Olle. Warum? Weil wir uns nicht mehr verstehen und nicht verstehen, einfach dann Kriege entstehen letztlich, muss man auch ganz klar sagen. Ich sage ja, wenn die Leute sich kennen würden, würden sie nicht aufeinander schießen, hat schon der Quichon gesagt. Mhm. Ja, richtig. Um das geht's. Mhm. Es geht um das Miteinander, das sich kennenlernen unter der Begabungsförderung. Jeder hilft. Der eine kann das nicht, der andere kann was anderes nicht. Dafür kann der das und der andere das. Und miteinander können es dann mehr. Und ich bin nicht der Typ, der redet darüber. Ich mach's dort. Ja? Und die Erfolge zeigen es. Wir haben über 90% Vermittlungsrate und die anderen unter 40. Also, was eben dann wirklich auch mich dann weiter interessiert, ist eben diese philosophische Komponente, eben praktisch, auf welchen Instanzen da die Menschen handeln. Also eine staatliche so Hegemonie, die da, oder ein Staat ist was anderes, wie wenn wir oder wenn Sie als Bildungszentrum, wenn ein Lehrer mit den Schülern, und da finde ich, da ist so ein bisschen auch eine Machtphilosophie und ein Machtbewusstsein, das interessiert mich schon sehr, weil da wächst man ja auch in einer gewissen Kultur auf und jede Zeit hat ihre Macht, also dort, wo sie Macht akzeptiert, wünscht, vorschreibt, und das kann sich natürlich auch ändern. Und das finde ich interessant. Und da, glaube ich, gibt es Philosophen, die einfach auch sehr Interessantes darüber erzählen können, diese ethischen Komponenten auch, Macht und Ethik. Okay, ich stimme Ihnen einerseits voll vor. Ich habe gerade von mir ein Schild auf dem Schreibtisch, wo ich jetzt da sitze, das habe ich mir ein Schild, so ein Dings gemacht, das hat mir meine uralte, leider verstorbene Klavierlehrerin in Israel. Mhm. Ich lese Ihnen das jetzt vor, ja? Das passt herrlich dazu. Mach, das Wort nämlich Mach, aber ich darauf kommt von Macht. Weil etwas können ist eine Macht. Mhm. Also das Wort machen, ja, kommt von diesem Macht. Mach 100 Fehler, aber mach Musik, hat sie mir gesagt. Ah, das ist mach, schön. Mach 1000 Fehler, aber lern Deutsch. Mhm. Mach 100.000 Fehler, aber lern am Beruf. Macht heißt es können. Es geht nur darum, dass wir rauskommen aus diesem, weiß ich nicht, besser und schlechter und mehr und weniger, diese Wertungen. Mhm, ja? Es geht um das Zutrauen. Es geht um das Fördern, Begabungsfördern. Aber was Sie sagen, sind Prozessworte, das sind Verben. Fördern, erkennen und praktisch, wenn sie gut und schlecht sind, dann sind es praktisch Adjektive, die sind Zuschreibungen. Also, ja. Achtung vor Ihnen. Nein, also. Nein, weil Sie das wissen, weil Sie das richtige Wort verwenden dafür. Und um das geht's. Und wenn wir den Prozess nicht miteinander schaffen, geht er nicht. Das funktioniert nicht. Unser Kreislauf funktioniert nur, wenn alles aufeinander. Ich kann sagen, ich atme eh, was brauche ich, das Herz auf die Art. Ne? Okay, danke schön. Herr Professor Passt Knapp, das. Vielen Dank für die Zeit alles und für den Liebe, Inhalt. Wenn ihr, Sie kriegen jetzt jedenfalls die Einladungen per Mail und ich bitte, wirklich, dass wir uns kennenlernen. Ja, ich bin total begeistert. Super. Ja, fein. Alles danke Liebe, herzliches Shalom zu Ihnen. Ja, danke, zu Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Alles Gute, Papa. Danke.